In der sozialistischen Gesellschaftsordnung der TVRK nimmt die Zahl derjenigen, die mehr als 100 Jahre leben, ständig zu. Frau Diyusun in der Hausgemeinschaft 3 der Kreisstadt Kopung Bezirk Zagang beging ihren 100. Geburtstag. Marschall Kim Jong-un schenkte ihr eine feierlich gedeckte Geburtstagstafel.